Erachtens. Gallischer Krieg im Hunsrück. Dolberg und Hermeskeil. Verschwunden 51 vor Christus. Am westlichen Rand der Republik, dort wo Deutschland mit Frankreich und Luxemburg zusammenstößt, liegt im Hunsrück zwischen Saarbrücken und Trier ein sehr großer Haufen Steine im Wald. Das an sich wäre nichts Besonderes. Man findet überall in Deutschland Felsenmeere, in denen sich Steine chaotisch übereinander türmen. Aber hier im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, in der Nähe von Otzenhausen, haben Menschen vor über 2000 Jahren die Felsbrocken gesammelt und aufeinander gestapelt. Sie haben einen Wall um die Spitze des knapp 700 Meter hohen Dolbergs gebaut. Der nördliche Teil war mit rund 10 bis 12 Metern so hoch wie ein 3- bis 4-geschossiges Haus heute. Genau genommen handelt es sich nicht um einen Wall, sondern um mehrere Wälle und Mauern in unterschiedlichen Bauweisen, von denen heute dieser eine übrig geblieben ist. Insgesamt waren sie 2,3 Kilometer lang und hatten die Form eines Pizzastücks, keilförmig mit einem runden Abschluss. Sie umgaben das Plateau, das heute den höchsten Punkt des Dolbergs ausmacht. Der nördlichste Teil der Mauer, den es heute noch gibt, war zugleich der imposanteste. Kronprinz Wilhelm IV. Besichtigte ihn im Jahr 1837. Knapp 50 Jahre später baute man 1889 in Erinnerung an diesen Besuch unter anderem eine Schutzhütte und ordnete die Steine an einer Stelle im Wald so an, dass sie eine einfach zu erklimmende Treppe ergaben. Wir können sie heute noch nutzen. Von oben blicken wir nach Westen und Osten und sehen einen 10 Meter breiten Streifen aus hellen Quarzittrümmern, umgeben vom grünen Wald. Der Wind säuselt uns ins Ohr. In der Ferne drehen sich träge einige Windräder. Der Ort, an dem sie stehen, ist der zweite Grund, warum dieser Haufen Steine so besonders ist. Dort, in Hermeskeil, hat man eines der ältesten römischen Heerlager Deutschlands gefunden. Während zweier militärischer Auseinandersetzungen waren hier 53 und 51 vor Christus bis zu 15.000 Legionäre stationiert. Ihr Kommandeur, Titus Labienus, der wiederum Julius Cäsars Befehlen folgte. Man steht hier also mittendrin im Gallischen Krieg, zwischen den Fronten, zwischen Größenwahn und Ungeduld, verstrickt in Loyalitäten, Blutsbande und Machtansprüche. Eine Archäologin und ihr Team haben an unterschiedlichen Orten in Hermeskeil gegraben und dabei alte Gräben, Spuren einer Holzmauer, Pflasterung, antike Backöfen, Amphorenscherben, Schuhnägel, Reste von Handdrehmühlen und Münzen entdeckt. Die Fragmente setzen sich zum Bild eines Militärlagers, eines Castrums, zusammen. Es bestand aus einem fast quadratischen Hauptlager und einer Art Erweiterung, in der eine Quelle lag, die die Wasserversorgung sicherstellte. Insgesamt erstreckte sich das Lager auf über 30 Hektar Fläche, was ungefähr 38 Fußballfeldern entspricht. Es war größtenteils umgeben von einer rund 3 Meter breiten Mauer, der ein 2,5 bis 3 Meter breiter und 1,5 bis 2 Meter tiefer Graben vorgelagert war. Von diesem römischen Heerlager ist im Wald noch 1 Meter hoher Wall erhalten. Gerade wird ein Rundweg angelegt, damit ihn auch Laien finden können. Wer sich mit einem Smartphone und der Argo-App auf den Parkplatz vor dem Waldstadion von Hermeskeil stellt und sein Handy auf das Feld vor sich richtet, sieht eine Simulation dieses Lagers, als könnte man durch den Wall durchschauen, der es umgab. Allerdings sind die Zelte leider das Einzige, was an der Darstellung richtig ist. In der Realität haben die Zelte weiter nördlich gestanden, viel dichter als in der Simulation, und es gab Lagerstraßen zwischen ihnen und Feldküchen dahinter. Man konnte die Aufteilung des Lagers rekonstruieren, weil man mehrere antike Öfen gefunden hat. Rund 54 Meter lange und 18 Meter breite Parzellen waren von jeweils 2 Einheiten, Zenturien genannt, mit jeweils 80 Mann genutzt worden. Insgesamt hatten 30 Kohorten oder 3 Legionen Platz. Allerdings hat man im Inneren des Lagers Hinweise auf eine Wallgrabenanlage gefunden, die das nördliche Drittel des Lagers abtrennte. Man geht davon aus, dass für die zweite Nutzungsphase 51 vor Christus das Lager verkleinert worden war und nur noch 20 Kohorten oder 2 Legionen hier stationiert worden waren. In Sichtweite des Castrums thronte in 5 Kilometer Entfernung der Dolberg mit seinen mächtigen Mauern, wo damals die Treverer lebten, wie Cäsar berichtet. Wie lange sie es schon gab, wissen wir nicht. Für die Zeit, bevor Cäsar den Namen überliefert, werden die Menschen in der Gegend zusammenfassend als Hunsrück-Eifel-Kultur bezeichnet. Sie bestand aus unterschiedlichen Gruppen. Jene in der Region um Otzenhausen nennt man Hochwaldnahe Gruppe. Sie sind es, die auf dem Dollberg um 400 vor Christus die ersten Mauern errichtet hatten. Eigentlich bietet der Dollberg keine besonders angenehmen klimatischen Bedingungen. Er ist eine der höchsten Erhebungen des Saarlandes. An ihm bleiben die Wolken hängen. Der viele Regen verwandelt die staunassen Wiesen in den Tälern immer wieder in sumpfige Moraste. Farne und Birken gedeihen, aber für den Ackerbau eignet sich die Gegend wenig. Die Treverer passten sich an. Ohnehin spielte Viehzucht eine größere Rolle bei den Kelten. Man schätzte sie für ihre Pferde und für ihre Waren aus Wolle, die sich als Beigaben in vielen Gräbern erhalten haben. Und es gab weitere Möglichkeiten, Einkommen zu generieren. In und unter den Bergen der Gegend lagerten zum Beispiel große Eisen- und Kupfererzadern. Steht man heute auf dem Dollberg, hat man einen Überblick über die gesamte Landschaft und kann sich vorstellen, wie strategisch wichtig der Ort einst gewesen sein muss. Wahrscheinlich waren die Reste des Walds, die man heute sieht, bereits die dritte Befestigung, die eventuell notwendig wurde, weil man durch den Bau der zweiten Mauer sich in gewisser Weise den Boden unter den eigenen Füßen abgegraben hatte. Die älteste Befestigung ist heute kaum noch zu erkennen. Sie umgab den Dollberg auch nicht, sondern sicherte nur die leicht zugängliche Nordseite ab. Mit dem Bau dieses ersten Abschnittswalds auf einem Sporn des Dollbergs wurde um 400 vor Christus begonnen. Die Strukturen vieler der ältesten Mauern kann man nur auf Scans sehen, bei deren Erstellung ein Laser die Landschaft abtastet, sozusagen durch die Vegetation hindurch. Man erkennt auf dem Bild, dass ein Computer aus der gescannten Landschaft errechnet, Strukturen, die sonst wegen des dichten Bewuchses nicht zu sehen sind. Zum Beispiel Gräben, die ausgehoben und später wieder zugeschüttet worden waren. Mit der Zeit sackt die Erde nach und es entsteht eine ganz leichte Vertiefung. Forschende haben an diesen Stellen Untersuchungen gemacht und dabei nach und nach eine These entwickelt, wie der Berg besiedelt worden sein könnte. Die älteste Befestigung verlief genau dort, wo heute der mächtige Nordwall zu sehen ist, war aber deutlich kleiner und nicht aus Stein, sondern aus einer kastenartigen Holzkonstruktion, die man mit Erde gefüllt hatte. Der Fläche des Dollbergs, die durch den Wall abgesichert wurde, war rund 11 Hektar groß. Sie war weder flächendeckend besiedelt, noch wurde sie lange genutzt. Man vermutet, dass sie nach wenigen Jahrzehnten aufgegeben wurde. Zumindest gibt es über 200 Jahre lang nur vereinzelt archäologische Funde. Warum das so war, weiß man nicht. Dann, am Ende des 2. Jahrhunderts, wurde damit begonnen, eine neue Mauer, diesmal aus Stein, zu errichten. Dieser erste Ringwall, genauer das Pizzastück, von dem eingangs die Rede war, entstand südlich des monumentalen Walls, den man heute noch erkennen kann. Der Pizzarand querte das Plateau des Dollbergs. Die beiden Längsseiten folgten dem natürlichen Verlauf der Hänge. Um auf dem schräg abfallenden Untergrund Mauern errichten zu können, hat man vorher Terrassen in den Hang gegraben. Die Mauern bestanden aus einem dreidimensionalen Gitter aus Holzbalken, das man mit faustgroßem Quarzitgestein füllte. Die Außenseiten verkleidete man mit größeren Steinblöcken, sodass eine massive Front entstand. Die Steine musste man nicht weit tragen. Denn der Wall umschloss Teile eines eiszeitlichen Blockmeeres. Aus diesem Grund und weil sich die steilen Hänge nicht dafür eigneten, darauf Gebäude zu errichten, war das Siedlungsareal innerhalb des Walls recht klein. Man schätzt es auf 3 bis 4 Hektar, obwohl das umschlossene Gebiet rund 9 Hektar groß war. Die Fläche ist erstaunlich gering angesichts der massiven Wallmauern, für deren Bau man sicherlich sehr viele Menschen mobilisieren musste. Deshalb vermutet man, dass der Dollberg anfangs gar nicht als Siedlung genutzt wurde, sondern eine andere Funktion hatte. Die Bevölkerung selbst hätte sich dort zum Beispiel treffen können, um politische Zusammenkünfte oder Märkte abzuhalten. Für Außenstehende könnte der Bau symbolische Funktion gehabt haben, weil er weiterhin sichtbar machte, wie wichtig die Menschen waren, die über die Region herrschten. Der monumentale Nordwall, den man heute noch sehen kann, entstand um 80 bis 60 vor Christus. Auch die Mauern an den Flanken des Dollberges wurden in dieser Zeit neu errichtet, vermutlich aus statischen Gründen. Sie waren nun 6 Meter breit und 4 Meter hoch. Der Nordwall war vermutlich fast doppelt so hoch. Warum das alles? Mauern zu bauen ist mühsam. Es kostet Zeit und viele Menschen müssen dafür abgestellt werden. Es gibt mehrere Thesen dazu. Die erste geht davon aus, dass innerhalb weniger Jahrzehnte sehr viele Menschen auf den Dollberg zogen und die kleine Siedlungsfläche nicht mehr ausreichte. Es ist eine Zeit, in der Gallien noch nicht von Rom erobert worden war, aber bereits rege mit dem Imperium handelte. Reiche Städte zogen Menschen an. Handwerker, Dienstleisterinnen und Händler siedelten sich nach und nach aus dem ländlichen Umfeld an. So wuchs auch die Bevölkerung auf dem Dollberg, bis die alten Befestigungen zu eng wurden. Man legte daher den alten Nordwall nieder und baute jenen, den man heute noch sehen kann. Man versetzte auch die Mauern an den Flanken des Dollbergs, denn während man den neuen Nordwall baute und Steine aus dem Blockmeer entnahm, lösten sich Brocken, rollten hangabwärts und beschädigten die bestehenden Mauern. Die neuen errichtete man 20 bis 30 Meter über den alten auf flacheren Hanglagen. Oppidum nennt man solch eine stadtähnliche befestigte Siedlung. Es ist der Begriff, den Cäsar gebrauchte und den die Archäologie übernommen hat. Um in das Oppidum zu gelangen, musste man ein 3,6 bis 4 Meter breites und schätzungsweise 6 Meter hohes Tor passieren. Dafür war extra ein kleines Plateau aufgeschüttet worden. Heute stehen an dieser Stelle 6 massive Pfähle, die die Ausmaße des Tores veranschaulichen sollen. Der Wall ist an dieser Stelle unterbrochen. Ein Waldweg führt talabwärts. Die Größe des Walls lässt sich nur noch erahnen, weil sich Bäume den Raum bereits zurückerobert haben. Im Inneren der Mauern florierte das Leben. Die Häuser standen dicht an dicht. Durch Terrassierung wurde Platz geschaffen für mehr und mehr Häuser. Man weiß nicht, wie viele Menschen auf dem Dollberg lebten. Es wurde zum einen nur ein kleines Areal ausgegraben, das wenig Rückschlüsse zulässt. Zum anderen erstreckte sich die Besiedlung auf mehrere Jahrhunderte und die Größe des Areals änderte sich einige Male. Bei Grabungen wurden auf dem gesamten Gelände Scherben von Tongefäßen gefunden, aber auch Werkzeuge zur Eisen- und Holzbearbeitung, Münzen und Produktionsabfälle. Vor allem die Metallverarbeitung war ausgeprägt und auf hohem technischem Niveau. Herausragende Funde hat man nicht gemacht, aber die chemische Zusammensetzung der Schlacke erlaubt den Forschenden Schlüsse auf die Qualität der Arbeit. Die Siedlung muss in engem Kontakt zum Umland gestanden haben, denn Nahrung ließ sich innerhalb der Mauern nicht produzieren. Sie muss von den umliegenden Gehöften gestammt haben. Handwerker und Handwerkerinnen auf dem Dollberg hatten aber auch über das Umland hinausreichende Kontakte, wie Scherben von Amphoren zeigen, in denen üblicherweise Wein aus Italien transportiert wurde. Einige Strukturen deuten auf Gebäude hin, die man in den Kultbezirken anderer keltischer Siedlungen findet. Aber die Treverer selbst haben, wie alle späteisenzeitlichen Kulturen, keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. Man weiß deshalb nicht, welchen politischen oder religiösen Stellenwert der Dollberg hatte. Vermutlich aber einen hohen, denn 53 vor Christus kamen Cäsars Truppen in den Hunsrück. Die Treverer kannte er bereits. Einige hatten als Söldner in seinem Heer gedient. Er hielt sie für widerspenstig und aufwieglerisch. Zu den Versammlungen, die er ansetzte, erschienen sie nicht. Stattdessen hetzten sie andere Stämme gegen ihn und Rom auf. So zumindest beschreibt es Cäsar im Gallischen Krieg. Darin sind Berichte versammelt, die Cäsar nach Rom schickte, die seine teuren Feldzüge legitimierten. Im Grunde waren deshalb eigentlich alle Menschen jenseits der Grenze des Römischen Reichs barbarisch und furchteinflößend. Cäsar berichtete, dass die Treverer untereinander zerstritten waren. Ihr Anführer Indutio Marus, der damals über den Dollberg und andere Festungen herrschte, zeigte sich anfangs kooperativ, verbündete sich aber dann mit anderen Stämmen und organisierte Widerstand. Sein Schwiegersohn Cincetorix blieb jedoch den Römern verbunden. Es ist eine Geschichte voller Lügen, Intrigen und Geschachere. Jeder versuchte, jeden zu hintergehen und gleichzeitig zu besänftigen. Kein Wort wird aber in den Aufzeichnungen über die Bevölkerung an sich verloren. Dabei geht man davon aus, dass durch den Gallischen Krieg und seine Auswirkungen die Hälfte der Treverer umkam. Es waren diese Truppen Cäsars mit ihrem Lager in Hermeskeil, die das Ende der Treverer besiegelten. Wie Cäsar schreibt, hatten sich die römischen Truppen dort verbarrikadiert und Indutio Marus ritt jeden Tag hinunter und streifte mit seiner gesamten Reiterei dicht unter den Lagerwällen entlang, einmal um die Befestigungsanlagen zu erkunden, zum anderen um mit der Besatzung zu sprechen und sie in Schrecken zu versetzen. Meist schleuderten dabei alle seine Reiter von fern ihre Spieße über den Lagerwall. So ging es viele Tage, wenn nicht Wochen. Die Treverer provozierten die Römer auch verbal und wurden dabei zunehmend unvorsichtiger. Labienus nutzte die Unaufmerksamkeit aus und startete eines Abends einen Überraschungsangriff. Die Römer besiegten Indutio Marus und seine Truppen. Der Anführer selbst starb. Sein Schwiegersohn und Rivale Cincetorix wurde Anführer der unterworfenen Treverer. Insgesamt beschreibt der Gallische Krieg 2 Schlachten gegen die Treverer. Die erste fand 53 vor Christus statt und brachte 3 Legionen in den Hunsrück. Bei der zweiten, 2 Jahre später, rückten nur noch 2 Legionen an, um die aufrührerischen Treverer zu bändigen. Das sieht man auch in den archäologischen Strukturen, die man in Hermeskeil offengelegt hat. Dort waren zunächst 3 Legionen stationiert, später aber wurde das Lager durch einen inneren Wall auf 2 Legionen verkleinert. Der Dollberg mit seinen mächtigen Mauern wurde nie eingenommen. Spuren, die auf Kämpfe schließen lassen, hat man nicht gefunden. Stattdessen wurde er sehr plötzlich aufgegeben, und zwar genau zu jener Zeit, als das römische Heer in Hermeskeil lagerte. Auch bei anderen keltischen Oppida finden sich kaum noch archäologische Belege aus jener Zeit. Vor allem Artefakte, die auf eine Herrschaftsschicht hinweisen, fehlen. Das Lager Hermeskeil ist weder erobert noch zerstört worden. Man vermutet, dass es angegriffen wurde, aber beweisen kann man es nicht. Die Wälle wurden niedergelegt und die hölzernen Elemente vernichtet. Auf diese Weise wurde die Anlage unbrauchbar gemacht, damit sie von anderen Gruppen nicht mehr als Stellung genutzt werden konnten.